Kundgabe 6425. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.12.1955. Warnung vor unüberlegtem Handeln und Reden. Meine Gnade lässet euch Mahnungen und Warnungen zugehen, weil ihr meine Liebe besitzet und weil ihr aufmerksam gemacht werden sollet auf Gefahren, die euch unmittelbar drohen, wenn ihr nicht achtsam seid. Es stehen Wohlwächter stets um euch zur Abwehr bereit. Dennoch müsstet ihr selbst es auch wissen, dass ihr den Elementen blinder Rachsucht ausgeliefert wäret, ohne diesen Schutz, der in meinem Auftrag geleistet wird. Und darum solltet ihr nur immer in Verbindung bleiben mit mir, denn dann bin ich auch bei euch, weil eure Gedanken mich anziehen, und dann sind alle Kräfte machtlos, die euch übel wollen. Die Hölle wütet, und ihre Kräfte gewinnen auch die Menschen für ihre Pläne. Darum dürftet ihr jenen keine Handhabe bieten, was leicht geschehen kann durch unbedachte Worte, die ein gerechter Zorn euch reden lässet. Seid stets sanft wie die Tauben, aber klug wie die Schlangen. Wer für mein Reich, wer für die Wahrheit kämpft, der wird auch angegriffen werden von den Gegnern der Wahrheit, und diese stehen im Dienst meines Gegners, der sie antreibt zu falschen Anschuldigungen, so dass ihr euch gegen Lüge und Falschheit zur Wehr setzen müsset. Dann aber gedenket meiner Mahnung, gedenket, dass ihr umgeben seid von meinen Streitern, und dann wendet euch an diese, dass sie euch schützen, und richtet eure Gedanken auch zu mir, dass mein Liebelicht zwischen euch und eure Feinde falle und diese zurückdränge. Überall wird mein Gegner versuchen, euch zu schaden, weil er es erkennt, dass er durch euch an Kraft verliert, weil er eure Arbeit für mich und mein Reich zu unterbinden sucht und weil er vor keinem Mittel zurückschreckt, das Ziel zu erreichen, mein Licht zu verlöschen. Und die Menschen sind ihm hörig, sie hassen genauso die Wahrheit, weil sie selbst sich wohler fühlen in der Finsternis. Sie leisten ihm daher bereitwillig Hilfe, wenn es gilt, gegen euch vorzugehen. Und darum wird menschlicherseits gegen euch vorgegangen werden, und dann müsstet ihr auf der Hut sein und nichts Unbedachtes unternehmen. Ihr müsstet euch dann nur vollgläubig meinem Schutz anvertrauen. Ihr müsstet die Bindung zur Lichtwelt nur immer fester knüpfen, denn sie nehmen dann in meinem Auftrag den Kampf auf gegen die Kräfte der Unterwelt, was sie aber nur können, wenn ihr euch nicht löset von ihnen und eigenmächtig gegen eure Feinde zu Felde zieht, denn ihr selbst seid nicht stark genug und ihr würdet unterliegen ohne den Beistand meiner Streiter, ohne meine Hilfe. Ihr brauchet aber nichts zu fürchten, solange ihr euch mir verbindet, im Geist, im Gebet. Und ich warne euch nur deshalb, damit ihr achtsam seid und sofort die Gefahr erkennet, wenn sie im Anzuge ist. Denn der Gegner hat sich eine List ausgesonnen, die ihr aber erkennet, wenn ihr meiner Warnung gedenket. Denn immer muss ich eurem freien Willen Rechnung tragen. Darum kann ich nicht eingreifen und euch meine Streiter zur Seite stellen, bevor ihr mich nicht um Hilfe angehet oder euch allen guten Kräften übergebet, dass sie euch schützen mögen. Doch ihnen gegenüber wird mein Gegner weichen müssen, und jeden Angriff werden sie abschlagen, der euch gilt, weil ihr für mich und mein Reich tätig seid. Amen.